Der Turnertempel, ja, dort sind wir doch, waren wir doch zu den Feiertagen. Ja, also waren wir bei den Feiertagen, das war für mich, der Turnertempel war aber wirklich für mich ein Heiligtum. Das war, ich war immer sehr beeindruckt. Zu den Hohen Feiertagen ist der eine, der hat geheißen Otto Sabel, Gott, du glaubst und ja. der Bursch, Der ist nach der, Australien ausgewandert. Da war ja, ganz verliebt und in ihn. sein bester Freund war Hansl Hacker. Ja, beide habe ich Und gut die zwei gekannt. sind gekommen zu Yom Kippur zur Synagoge und man ist doch viel draußen gestanden, die Jugendlichen, und haben sich unterhalten. Und die sind dann angekommen mit der Schinkensemme. Ja, aber jetzt. Ja, So was hätte zu ich mir Yom nicht Kippur erlaubt. ist er Ich bin angekommen mit ganz der frei. Schinkensemme. Das habe ich mich, habe ich noch. Das Gesicht sehe ich nicht mehr vor mir, aber die Schinkensemmel sehe ich vor mir. Interessant. Ich habe eine Tante, habe ich gehabt, und da gibt es ein Gebet, wo man sich klopft. Ja, er sagt ein paar Worte und dann klopft man sich immer 10-mal, und wie das geht. Und das schönste Vergnügen bei mir war, weil ich bin hereingegangen zur Zeit, wenn das war, und mich angeschaut habe, wie meine Tante sich da herklopft. Da frage ich sie. Als Kind war ich im Turnertempel, im Chor, Kinderchor damals. Das war mit 11, 12 Jahren, 13 Jahren. Na, da war die Galerie, oben sind die Frauen gewesen und unten die Männer. Und das war in so einem Hof drinnen, weil, kann ich mich erinnern, ist er reingegangen. Das war ein sehr schöner Tempel. Meine Großmutter ist ein Jahr vorher gestorben. Und nach 11 Monaten, wenn das Trauerjahr zu Ende ist, geht man in den Tempel und man sagt zum letzten Mal Kaddisch. Kaddisch ist das Totengebet. Und wir sind dann nach Hause, das war der 8. November 1938. Und sind nach Hause und in der Früh haben wir gesehen und gehört, oder schon in der Nacht, dass der Tempel abgebrannt ist. Das war dann die Kristallnacht. Das heißt, das Letzte, was sie im Tempel gesagt haben, das war in der kleinen Stube neben dem großen Tempel, war der Name Luise Willig. Ja, und dann hat es gebrannt. Und auf einmal gibt es auf der Straße Tumult. Na, wir rennen zum Fenster und da waren im Garten vom Tempel, wurde alles rausgeschmissen. Wer es rausgeschmissen hat, das hat man gar nicht gesehen. Bei dieser Turbulenz hat man nur mal Bücher fliegen sehen und alles. Ein großer Berg. Der war garantiert so 3 Meter hoch. Und auf einmal hat es einen Flusche gegeben und das hat gebrannt. Und wir sind beim Fenster gestanden, haben halt da brennen und dann Feuerwehr, und dann, was nicht, irgendwer ist halt gegangen zum Telefon und Feuerwehr. Ja, ist nichts gekommen. Und dann hat es so brennt, dass es der ganze Tempel brennt hat. Und dann ist die Feuerwehr gekommen und hat nur mehr geschaut, dass die Nebenhäuser nicht zu brennen beginnen. Und somit ist der Tempel abgebrannt. Fenster krachen, alles, was es nur gegeben hat. War weg. Manche haben einen begeisterten Tanz aufgeführt mit einer Begeisterung, wie die Indianer waren, halt rund ums Feuer hupfen. Die Kristallnacht, damit hat sich alles Normale aufgehört, für die Juden wenigstens. Und die Synagogen wurden zerstört, außer der einzelnen Synagoge, die in der Seitenstättengasse, die einzige, die mehr oder weniger heil geblieben ist. Und es hat sich auf den Straßen getan. Schrecklich. Wir haben ja einen Spalt offen gelassen. Wir sind im Finstern gesessen, aber wir haben offen gelassen. Wir haben gesehen, man hat die Menschen gejagt, man hat die Menschen geschlagen. Ich sage den Cousin von meiner Mutter, den sie versteckt hat, ein Jahr lang, nicht ein Jahr lang, 8 Monate, ja. Den haben sie einfach so genommen, wie er war, reingeschmissen in ein Fotogeschäft mit riesiger Auslage und der war ganz zerschunden und dann haben sie ihn gezwungen, mit bloßer Hand alle Scherben aufzuklauben. Ja? Und nach dem allen haben sie ihn verhaftet und mitgenommen und weggeschickt nach Dachau.